Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 273 an Schiller. Sie erhalten auch endlich wieder einmal einen Beitrag von mir, und zwar einen ziemlich starken Heft Cellini. Nun steht noch der letzte bevor, und ich wünsche, dass wir alsdann wieder einen solchen Fund tun mögen. Auch einige Lenzianer liegen bei, ob und wie etwas davon zu brauchen ist, werden Sie beurteilen. Auf alle Fälle lassen Sie diese wunderlichen Hefte liegen, bis wir uns nochmals darüber besprochen haben. Mein Gartenhaus stünde Ihnen recht sehr zu Diensten, es ist aber nur ein Sommeraufenthalt für wenig Personen, da ich selbst so lange Zeit darin gewohnt habe und auch Ihre Lebensweise kenne, so darf ich mit Gewissheit sagen, dass Sie darin nicht hausen können, umso mehr als ich Waschküche und Holzstall wegbrechen lassen, die einer etwas größeren Haushaltung völlig unentbehrlich sind. Es kommen noch mehr Umstände dazu, die ich mündlich erzählen will. Der zu verkaufende Garten in Jena ist wohl der Schmittische. Wenn er wohnbar ist, sollten Sie ihn nehmen. Wäre denn einmal Ihr Herr Schwager hier eingerichtet, so könnte man auf ein frei werdendes Quartier aufpassen, und den Garten werden Sie, da die Grundstücke immer steigen, ohne Schaden wieder los. Jetzt ist ein Quartier, wie Sie es wünschen, hier auf keine Weise zu finden. Von Rom habe ich einen wunderlichen Aufsatz erhalten, der vielleicht für die Horen brauchbar ist. Er hat den ehemals sogenannten Maler Müller zum Verfasser und ist gegen Ferno gerichtet. In den Grundsätzen, die er aufstellt, hat er sehr recht. Er sagt viel Gründliches, Wahres und Gutes. So ist der Aufsatz auch stellenweise gut geschrieben, hat aber im Ganzen doch etwas Unbehülfliches, und in einzelnen Stellen ist der Punkt nicht recht getroffen. Ich lasse das Werkchen abschreiben und teile es alsdann mit. Da er genannt sein will, so könnte man es wohl mit seinem Namen abdrucken lassen und am Schlusse eine Note hinzufügen, wodurch man sich in die Mitte stellte und eine Art von Pro und Contra eröffnete. Herr Ferno möchte alsdann im Merkur, Herr Müller in den Horen, seine rechtliche Notdurft anbringen, und man hätte dabei Gelegenheit, die mancherlei Albernheiten, die Herr Ferno mit großer Freiheit im Merkur debitiert, mit wenig Worten herauszuheben. Körnern, danken Sie recht vielmals für das überschickte Duett und den Katalogus. Ersteres ist schon übersetzt und auf dem Theater. Leben Sie recht wohl. Mein Winterhimmel klärt sich auf, und ich hoffe bald bei Ihnen zu sein. Alles geht mir gut vonstatten, und ich wünsche Ihnen das Gleiche. Weimar am 1. Februar 1797. G.